الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من نام الله des Alabamas und Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet, wird es recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet, wird es irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hervorgehen mit gestärktem Iman, mit vermehrtem Wissen, mit vermehrtem nützlichen Wissen und mit vergebenen Sünden, denn er subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der dazu imstande ist und deswegen bitten wir ihn auch darum. Liebe Geschwister, wir sind im letzten Mal stehen geblieben bei denjenigen Dingen, die Tahir und Najis sind und wir sind jetzt heute angekommen beim Kapitel über einige Dinge, über die die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind hinsichtlich der Gesetze, hinsichtlich der Tahara und der Najasa. Und da beginnen wir zuerst einmal. Wir haben ja gesagt, dass wir uns darauf beschränken, die eine bevorzugte Ansicht zu erwähnen. Deswegen ist es für uns kein besonderes Kapitel in dem Sinne, dass wir diese Angelegenheiten ausdiskutieren werden, sondern wir werden die einzelnen Punkte erwähnen, aber mit dem Hintergrund, dass es auch, wie gesagt, andere Ansichten dazu gibt. Zunächst einmal geht es um den toten Menschen. Und der tote Mensch gemeint ist, beim toten Menschen ist unerheblich, ob er ein Muslim ist oder ein Kafir ist. Richtigerweise, also beim Muslim gibt es keine Meinungsverschiedenheit darüber, soweit ich weiß. Aber hinsichtlich des Ungläubigen gibt es eine Meinungsverschiedenheit und richtigerweise ist auch der Leichnam eines Kafir Tahir. Und das ist die erste Sache. Die zweite Sache, grundsätzlich gelten alle Lebewesen, die nicht bluten, als rein. Mit Bluten ist gemeint, dass sie, wenn sie verletzt werden, nicht bluten. Und dazu gehören zum Beispiel Flöhe oder Grillen oder Kakerlaken oder Mücken oder ähnliches oder Holzwürmer. All diese Sachen, sofern sie sich von Tahir-Substanzen ernähren, sind sie Tahir. Und auch wenn sie also verendet sind, das heißt von alleine gestorben sind oder getötet worden sind, in diesem Fall gelten diese Sachen alle als rein, rituell, islamisch rein, also Tahir. Und in einem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, sagt er, alaihi salatu wassalam, zum Beispiel hinsichtlich der Fliegen, er sagte, إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً. Das heißt, übersetzt sinngemäß, wenn eine Fliege in ein Gefäß hineinfällt, dann soll man die Fliege ganz eintauchen und dann wieder herausnehmen. Denn in einem der beiden Flügel ist ein Heilmittel und im anderen ist ein Schadstoff. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass die Fliege Tahir ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir gesagt, dass du sie ganz eintauchen sollst. Und er hat nicht gesagt, dass du dann dieses Gefäß mit dem Inhalt wegschütten musst oder beseitigen musst oder reinigen musst. Insofern haben die Gelehrten aus diesem Hadith entnommen und auch aus anderen, dass diese Tiere, die klein sind, die nicht bluten, als Tahir gelten grundsätzlich, es sei denn, ein Beweis weist auf etwas anderes hin. Der zweite Grundsatz hinsichtlich der Tiere ist, dass der Urin und der Dung und der Samen von Tieren, die man essen darf, ebenfalls als Tahir gelten. Und daraufhin weist hin, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als einmal ein paar Leute bei ihm in Medina waren und sie erkrankten und diese Erkrankung damit zusammenhängt, dass sie Landbewohner sind. Und diese Landbewohner sind in die Stadt gekommen und fühlten sich nicht wohl. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen empfohlen, hinauszugehen aus der Stadt und von der Kamelmilch und vom Kamelurin zu trinken. Und sie haben das getan, da sind sie auch dadurch durch Allah subhanahu wa ta'ala geheilt worden. Und wäre der Urin und die Milch des Kameles najis, dann hätten sie das nicht zu sich nehmen dürfen. Denn wenn es najis ist, ist es haram. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht das Heilmittel der Menschen in diejenigen Dinge gesetzt, die er verboten hat. Insofern ist das ein, haben manche Gelehrte aus diesem Ereignis abgeleitet, dass grundsätzlich die Tiere, die man essen darf, und das Kamel gehört zu denjenigen Tieren, die man essen darf, als dass ihre Extremitäten, wie Urin und der Dung und so weiter, dass sie auch ebenfalls als Tahir gelten. Und auch hat der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, was auch für diesen Grundsatz spricht, er hat erlaubt, in den Schafsstellen zu beten, das heißt in einem Schafsstall zu beten. Und es ist logisch, dass das Schaf, das sich an diesem Ort aufhält, irgendwann mal sein Geschäft verrichtet und dort auf jeden Fall sich Dung des Schafes befindet und Urin. Und trotzdem hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns erlaubt, dort unser Gebet zu verrichten. Jetzt könnte man argumentieren, was ist mit dem mit den Stellen von Kamelen? Dort hat er uns verboten zu beten. Sagen wir ja, aber die Ursache ist eine ganz andere und hat nichts zu tun mit der Reinheit oder Unreinheit ihrer Exkrete, das heißt, das, was sie absondern an Flüssigkeiten wie Urin oder anderes. Und deswegen ist es kein Argument zu sagen, dass dieser Grundsatz nicht stimmt. Als nächstes, beim Menschen gilt ebenfalls als Tahir und Rein das menschliche Ejakulat. Das menschliche Ejakulat und das gleiche gilt für die entsprechende Sekretion der Frau. Richtigerweise sind diese beiden Tahir. Und der Beweis ist ein Hadith von Aisha, radiallahu ta'ala anha, oder besser gesagt, überliefert uns Alqama und Al-Aswad berichten, dass einmal ein Mann bei Aisha, radiallahu ta'ala anha, zu Gast war. Am Morgen wusch er sein gesamtes Kleid, da sagte sie, es hätte dir genügt. Also das heißt, der Mann hat dort übernachtet und hat geschlafen und dann hat einen Samenerguss gehabt. Und dann sagte sie, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein, es hätte dir genügt, wenn du es gesehen hast, die entsprechende Stelle zu waschen. Wenn du es nicht siehst, dann sollst du darum Wasser spritzen. Ich habe es sogar einfach vom Kleid des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam abgerieben und dann betete er darin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das vorgemacht und deswegen, das weist darauf hin, dass es erlaubt ist. Und manchmal der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam macht Dinge, die, um darauf hinzuweisen, dass etwas erlaubt ist. Das heißt nicht, dass unbedingt, wenn dir das passiert, dass du das auch so machen musst. Du darfst, und es ist erlaubt, aber du darfst auch dir sagen, ich möchte aus Scham die Sache wegwischen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal eine Vorbildfunktion und müsste den Leuten mitteilen, durch seine Worte und durch seine Handlung, was sie tun und lassen müssen. In einer anderen Überlieferung heißt es von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde über Sperma gefragt, das an die Kleidung gelangt ist. Da sagte er, sie ist wie Nasenschleim oder Speichel. Es reicht, es mit einem Lappen oder einem Idhir-Blatt abzureiben. Das heißt, es reicht, es irgendwie abzureiben. Und die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht über diesen Hadith, ob er als Marfu' authentisch ist, das heißt, ob das die Aussage des Gesandten Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam, dann wäre es natürlich zweifellos ein Argument. Und andere Gelehrte sagen, dass dieser Hadith eher mauquf ist, das heißt also eine Aussage von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, und dann kommt die berühmte Meinung verschiedener Gelehrten, ob die Aussage eines Sahabi als Argument gilt oder eben nicht. Was ebenfalls dafür spricht, dass das Ejakulat eines Menschen Tahir ist der folgende Qiyas. Und zwar, sie sagen, das Ejakulat ist Tahir, genauso wie andere Flüssigkeiten, die ein Mensch aussondert, wie Speichel und Nasenschleim. Ebenso beweisen sie es mit einem weiteren Argument, nennt man auf Arabisch Istishab. Das bedeutet, in diesem Fall, auf diesen Fall angewandt, grundsätzlich ist eine Flüssigkeit wie das Sperma als Tahir zu betrachten, bis es einen Beweis dafür gibt, dass es Najis ist. Da wir aber keinen überzeugenden Beweis kennen, betrachten wir ihn so, wie es grundsätzlich der Fall sein muss. Wenn wir über das menschliche Ejakulat sprechen, dann müssen wir auch über den Vorsamen sprechen. Das Vorsamen auf Arabisch nennt man Madi. Und das ist diejenige Flüssigkeit, die bei Erregung austritt, aber dem Samenerguss vorausgeht. Und diese Vorsamenflüssigkeit, dieser Vorsamen, ist Najis, richtigerweise. Allerdings hat der Gesetzgeber es dem Menschen erleichtert, wenn es an die Kleidung gelangt ist. Wenn es an die Kleidung gelangt ist, reicht es, eine Handvoll Wasser zu nehmen und die entsprechende Stelle damit nass zu machen. Allerdings, wenn es am Körper ist, muss man es abwaschen. Und zwar gibt es einen Hadith dazu, überliefert von Sahl ibn Hunayf. Er sagte, es war für mich anstrengend geworden, jedes Mal den Ghusl zu vollziehen, wenn Madi ausgetreten ist. Ich pflegte den Ghusl oft zu vollziehen. Dann fragte ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber und er sagte, es reicht, wenn du den Wudu vollziehst. Ich sagte, also das heißt, du musst nicht den ganzen Ghusl machen. Ich sagte, o Gesandter Allahs, und was ist mit dem, was davon auf meine Kleidung gelangt ist? Er sagte, nimm eine Handvoll Wasser und kipp sie an die Stelle, wo du denkst, dass es dorthin gelangt ist. Was den Körper allerdings angeht, wie wir gesagt haben, reicht es nicht aus, dass man einfach nur Wasser darauf spritzt, weil der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam an anderer Stelle extra darauf hingewiesen hat, und zwar im berühmten Hadith von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, als er ihn darüber fragte, oder beziehungsweise jemanden, nach einer Version jemanden schickte, der den Propheten sallallahu alaihi wa sallam darüber fragt, und dann hat er ihm angeordnet, dass er das Geschlechtsteil in die Hoden waschen muss, und das weist darauf hin, dass es nicht ausreicht, wenn man einfach nur darauf verspritzt. Wenn wir bei dem Vorsamen beim Mann waren und auch natürlich das Entsprechende gesagt haben, was für die Frau gilt, gibt es noch eine weitere Flüssigkeit oder Feuchtigkeit. In diesem Zusammenhang geht es um die vaginale Feuchtigkeit der Frau. In diesem Fall, diese Sache ist richtigerweise Najis. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, am Anfang des Islam war es so, dass wenn man mit seiner Frau verkehrt hat und keine Ejakulation gehabt hat, musste man den Ghusl vollziehen und sich und die Najasa abwaschen und sein Geschlechtsteil waschen, was darauf hinweist, dass diese Sache Najis ist. Später, danach, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen angeordnet oder ihnen gesagt, dass es ausreicht, dass man den Ghusl vollziehen muss. Am Anfang musste man ihn nicht vollziehen. Es hat ausgereicht, wenn man einfach nur sein Geschlechtsteil gewaschen hat. Aber später, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihnen angeordnet und gesagt, dass man, auch wenn es nicht zu einer Ejakulation kommt, muss man den Ghusl komplett vollziehen. Das heißt, das, was abrogiert worden ist, das, was man im arabischen Nasch nennt, bezog sich auf die Sache mit dem Ghusl. Und die andere Angelegenheit, dass die Feuchtigkeit der Frau Najis ist, ist immer noch wie vorher, weil es keinen Beweis dafür gibt, dass diese Sache auch aufgehoben worden ist. Insofern ist dieser Hadith teilweise aufgehoben worden hinsichtlich des Ghusl, aber nicht aufgehoben worden hinsichtlich der Reinheit der Najasa, der vaginalen Feuchtigkeit. Als nächstes gilt ebenfalls grundsätzlich, dass, wir haben ja gesagt, dass die Aussonderungen von Tieren, die man essen darf, dass sie als Tahir gelten. Umgekehrt hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns bestimmte Tierarten verboten. Und zwar sagte er in einem Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot jedes Raubtier mit Reißzähnen und jeden Vogel mit Krallen. Und da er diese Sachen uns verboten hat, gelten sie als verboten und auch was daraus aus diesen Tieren ausgeschieden wird. Und deswegen gelten unter diese Tiere zum Beispiel der Adler oder der Falke oder der Geier. All diese Tiere, gilt nach manchen Gelehrten, das, was übrig geblieben ist von ihnen und was sie ausgesondert haben. Das heißt, ausgesondert haben wie zum Beispiel Dung, der Samen, das Urin und ebenfalls nach manchen Gelehrten das Überbleibsel von ihrem Essen. Aber wir haben ja gesprochen, bei den Najasat, wenn sie wenig ist, haben wir gesagt, richtigerweise schauen wir auf den Geruch und die Farbe und den Geschmack. Wenn die Najasa davon, wenn sie erkennbar ist durch einen dieser drei Maßstäbe, dann gilt es als Najis und wenn nicht, dann stört uns nicht das Vorhandensein dieser Najasa. Unter den Tieren gibt es ein Tier, das man damals besonders benutzt hat zum Reiten, ist das Esel, der Esel. Und beim Esel gibt es eine Fallunterscheidung. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam jemanden beauftragt hatte, auszurufen unter den Leuten. Und er sagte, wahrlich, Allah und sein Gesandter verbieten Eselfleisch, denn es ist unrein. Allah und sein Gesandter verbieten Eselfleisch, denn es ist Rijs auf Arabisch, das heißt Najis, das heißt unrein. Und aus diesem Hadith können wir entnehmen, dass der Grund, warum der Eselfleisch verboten ist, dass es Najis ist. Und daraus schließen wir, dass alles, was Najis ist, haram ist und von Allah und seinem Gesandten verboten worden ist. Und nicht umgekehrt, nicht alles, was sie verboten haben, muss wegen Najis sein, aber alles, was Najis ist, ist auf jeden Fall verboten. Denn der Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam, hat hier uns gesagt, warum es verboten worden ist. Und der Grund dafür ist die Najasa. Und deswegen, der Alkohol zum Beispiel, ist Najis. Und deswegen ist er auch ebenfalls haram, damit zu handeln, ihn zu verkaufen, zu kaufen, alles, was damit zu tun hat. Sogar wird man verflucht, Gott bewahre, wenn man mit Alkohol zu tun hat. Also nicht mal, wenn man ihn nur trinkt, sondern sogar, was man damit wenn auch herstellt oder trägt oder verkauft oder kauft oder ähnliches. Allerdings geht es in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht um alle Eselssorten, sondern es geht hier um die zahmen Esel. Es geht um die zahmen Esel. Die zahmen Esel sind diejenigen Esel, die unter den Menschen leben und die jemandem gehören und diese Esel, die man benutzt zum Transportieren und zum Reiten. Diese Art von Esel sind gemeint. Allerdings Wildesel, das heißt diejenigen, die in der Wüste oder in der freien Wildnis leben, damit diese Esel sind nicht verboten zu essen, sondern diese Esel darf man essen. Und deswegen gilt hier die Fallunterscheidung zwischen diesen beiden Tieren. Die Gelehrten haben, subhanallah, überhaupt nichts ausgelassen. Und wenn wir über den Esel sprechen, stellt sich folgende Frage. Manchmal kreuzt man einen Esel mit einem Pferd. Und dann entsteht das sogenannte Maultier. Und dieses Maultier stellt sich jetzt die Frage, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Denn Pferde sind Tahir und Pferde sind erlaubt zu essen. Und der zahme Esel aber nicht. Und wenn man das eine mit dem anderen kreuzt, entsteht eine Mischung von Halal und Haram. Und deswegen wenden wir an dieser Stelle folgende Regel an. Und zwar gibt es, wir haben jetzt sozusagen einen Beweis dafür, dass wir das essen dürfen, weil man Pferde vielleicht essen darf. Und wir haben einen Beweis, dass man das nicht essen darf, weil man zahme Esel nicht essen darf. Insofern, was sollen wir machen? Da gibt es eine Regel im Arabischen, im Fiqh, sie heißt, إِذَا تَعَارَضَ حَاضِرٌ وَمُبِيحٌ قُدِّمَا الْحَاضِرُ عَلَى الْمُبِيحٌ. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wenn wir einen verbietenden Beleg haben und dieser widerspricht einem erlaubenden Beleg, dann ziehen wir den verbietenden Beleg vor. Und ein zweiter Grundsatz ist auch, wenn du diese beiden Tiere miteinander kreuzt, logisch gesehen, befindet sich in jedem Stück Fleisch, das du isst, ein Teil des Verbotenen. Und du kannst also nur davon essen, indem du auch vom Verbotenen davon dir zunimmst. Und deswegen ist es insgesamt verboten. Und dieser Grundsatz, der spielt eine große Rolle in verschiedenen Angelegenheiten. Und dieser Grundsatz, das ist auch logisch nachvollziehbar, denn wenn du zwei Beweise hast, der eine weist darauf hin, dass etwas erlaubt ist, und der andere weist darauf hin, dass es verboten ist, dann musst du irgendwie diese Texte miteinander ordnen. Und dann sagen die Gelehrten, derjenige Hadith, der dir erlaubt, ist ein Hadith, der auf das hinweist, was grundsätzlich der Fall ist. Grundsätzlich der Fall, ich kann davon ausgehen, dass dieses Tier zu essen erlaubt ist, bis der Gesetzgeber mir es verbietet. Aber der verbietende Beweis, hier haben wir jetzt einen Beweis, der etwas aussagt, entgegen dem, was grundsätzlich der Fall ist. Und deswegen hat er eine zusätzliche Information, und deswegen kann ich davon ausgehen, dass dieser der zweite von diesen beiden Hadithen chronologisch betrachtet ist. Ja? Und deswegen muss ich davon ausgehen, dass der zweite Beweis, der verbietende Beweis, der zweite von diesen beiden Beweisen ist. Und außerdem hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns diesen Grundsatz gegeben. Denn einmal wurde er gefragt, alaihi salatu wasalam, über Folgendes. Und zwar, manche Leute jagen und haben einen Jagdhund. Und dieser Jagdhund, losgeschickt worden ist um eine Beute zu ergattern, das heißt, du hast es gemäß den islamischen Voraussetzungen den Hund losgeschickt und er ergattert jetzt eine Beute. Und dann kommst du an der Stelle an, wo das tote Tier ist, das dieser Hund für dich fangen sollte, und du findest, dass er dort nicht alleine ist, sondern es gibt auch andere Hunde, die dort anwesend sind und an diesem Tier, sind. Und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht dein Hund war, sondern ein anderer Hund war, der dieses Tier getötet hat. Dann hat der Prophet sallallahu auch einem hier verboten, weil es eben die Wahrscheinlichkeit da ist, dass es eben 50-50 kann sein, es war nicht dein eigener Hund, sondern der andere. In diesem Fall musst du die Beute meiden, also darfst du die Beute nicht essen. Wenn wir schon bei Tieren und bei Lebewesen sind, geht es manchmal nicht nur um das Lebewesen als Ganzes. Alles, was wir zuvor gesagt haben, ging grundsätzlich, nicht alles, aber das meiste ging grundsätzlich um das Lebewesen als Ganzes. Aber manchmal, Teil eines Ganzen, aber manchmal lebt das Tier und ein Teil dieses Tieres wird getrennt. In diesem Fall haben wir zum Beispiel ein Schaf und diesem Schaf wird das Bein amputiert. Oder dieses Schaf verliert ein Bein zum Beispiel. Die Frage ist, wie urteilen wir über dieses Teil des Tieres? Denn dieses Teil des Tieres kann entweder Tahir oder kann entweder Najis sein. Und so haben wir einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar berichtet uns Abu Waqid, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Er sagte, was von einem Tier abgeschnitten wird, während es lebendig war, ist wie verendetes. Was von einem Tier abgeschnitten wird oder wurde, während es lebendig war, ist wie verendetes. Das heißt also, du schaust dieses Tier, dieses Schaf zum Beispiel, wenn es verendet ist. Verendet heißt, dass es eben ohne Zakah getötet worden ist. Wenn dieses Tier also gestorben ist von alleine, aufgrund von Altersschwäche oder was auch immer, dieses Tier wurde zum Beispiel erwürgt, dann gilt es als Meita. Das heißt, als verendetes ist haram zu essen, ist Najis. Also genauso behandelst du auch einen Teil von diesem Tier, wenn es von diesem Tier abgeschnitten worden ist. Insofern gilt also ein abgeschnittenes Bein von einem Schaf als Najis, aber ein abgeschnittenes Bein einer Spinne nicht. Oder abgeschnittenes Flügel einer Fliege nicht. Okay? Weil du betrachtest es genauso, wie es wäre, wenn es Meita gewesen wäre. Eine Ausnahme machen wir immer da, wo natürlich eine Überlieferung vorhanden ist. Und zwar gibt es, wie heißt es, das sogenannte Moschushirsch. Und beim Moschushirschen wird, aus dem, wie der Name schon sagt, gewinnt man den Moschus, das edelste Parfüm und das beste Parfüm, das es auf dieser Welt gibt. Und dieses Moschus, wie heißt es, wird von dem Tier getrennt. Und normalerweise der Hirsch, wenn er verendet, dann ist er najis. Weil man, wenn man ihn essen will, muss man ihn dementsprechend schlachten. Und deswegen dieses Teil, dieser Sack, den man nimmt von diesen Moschushirschen, um daraus dann den Moschus herzustellen oder zu gewinnen, normalerweise müsste er gemäß den Regeln najis sein, was sich daraus ergibt. Aber die Sache ist daher, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es sogar als das reinste überhaupt beschrieben von allen Parfümsorten. In dieser Regel, die wir gerade eben genannt haben, das heißt, das, was von einem lebendigen Tier abgetrennt wird, ist so zu behandeln, wie wenn es ein Meta wäre, wie wenn es ein verendetes Tier gewesen wäre. Davon nehmen wir diejenigen Teile des Tieres aus, in denen sich, so sagen die Gelehrten, kein Leben befindet. Man meint mit Leben, das heißt das, was nicht durchblutet wird. Und insofern gehört dazu nicht die Fingernägel oder alles Knochenartige wie die Zähne oder die Fußnägel oder die Haare bzw. die Wolle von einem Schaf. Und das ist von großem Nutzen. Diese Regel ist also, hat große Auswirkungen auf verschiedene Teile des Fiqh, geht sogar bis in die Regeln der Scheidung. Also wenn ein Mann zum Beispiel zu seiner Frau sagt, dein Arm ist geschieden, ja, dann ist sie geschieden. Aber wenn er zu ihr sagt zum Beispiel, deine Haare sind geschieden, dann stellt sich die Frage, ob die Frau dadurch ebenfalls geschieden ist oder nicht. Wenn du sagst, dass die Haare als lebendiges Teil des Lebewesens gilt, dann sagst du, ja, sie ist geschieden. Und wenn du sagst, nein, sie ist nichts Lebendiges von diesem Lebendigen, was die richtigere Ansicht ist, dann gilt sie als nicht geschieden. Möchten im Folgenden noch vielleicht eine kleine Übersicht über die Ausscheidungen eines Tieres erwähnen. Wir haben über viele Ausscheidungen eines Menschen gesprochen, und beim Tier gibt es verschiedene Ausscheidungen, wobei wir unterscheiden müssen erst einmal zwischen toten Tieren und lebendigen Tieren. Und dann müssen wir nochmal unterscheiden zwischen Landtieren und Meerestiere. Diese Thematik spielt sowohl im Tahara eine Rolle, als auch im Kapitel über die Nahrung. Und, aber da es hier in dieser Teil rausspielt, ziehen wir es an dieser Stelle vor. Und zwar, Tiere sind entweder lebendig oder sie sind tot. Wenn wir von toten Tieren sprechen, dann sind sie entweder durch Zakah gestorben oder nicht. Das heißt, Zakah bedeutet, dass es ein Tier ist, das man, damit man es essen darf, auf eine bestimmte Art und Weise töten muss. Wie zum Beispiel das Schaf, indem man es auf die bekannte Art und Weise schlachtet. Oder das Kamel, beim Kamel schlachtet man ja nicht, beim Kamel nimmt man einen spitzen Gegenstand und schlägt es ihm oberhalb seiner zwischen Hals und Brust. Also er sticht es quasi. Ja, nennt man auf Arabisch Nahr. Und je nachdem, welches Tier es sich handelt, wenn man das auf diejenige Art und Weise, die man anwendet, um das Tier halal zu machen, dass man es essen darf, nennt man Zakah. Mit Zal, also nicht Zakah, mit Zal. Zakah muss die Zunge. Also manche Geschwister haben damit ein Problem, weil sie immer Za sagen. Jetzt müssen sie es lernen. Weil Zakah ist was anderes als Zakah. Okay. Und dieses Tier, das heißt, wenn man Zakah machen muss, damit man es essen darf, wenn man es nicht gemacht hat, das heißt, wenn das Tier auf andere Art und Weise gestorben ist, nennt man es Meitah, nennt man es Verendetes. Okay? Das heißt, wir reden also bei Fischen nicht von verendeten Fischen. Du kannst schon davon reden, aber es ist nicht die Art Verendung, die wir meinen, weil Tiere, auch wenn sie verendet sind, darf man sie essen. Also Fische, die verendet sind aus dem Meer, ja, man darf sie essen, auch wenn sie von alleine gestorben sind. Insofern, das Thema Zakah spielt bei den Landtieren eine Rolle. Und das Meitah, jetzt reden wir von Meitah nochmal, ja, von diesen verendeten Tieren, das heißt diejenigen, bei denen man Zakah braucht, sie sind entweder Land-, Meeres- oder Meerestiere. Land- oder Meerestiere. Oder sind Amphibien, das heißt diejenigen, die sowohl im Land leben, als auch im Meer leben. Wenn sie Landtiere sind, dann sind die Meitah der Landtiere, wenn sie gestorben sind also, auf die nicht ohne Zakah, dann gelten sie gemäß Ijma' der Ulama als Najis. Und das gleiche gilt auch für ihren Schweiß und für ihren Urin und für ihren Stuhl. Allerdings die Tiere, die Ausscheidungen von Tieren, die durch Zakah gestorben sind, also zum Beispiel durch Schlachten gestorben sind, die sind alle Tahir. Ausgenommen davon ist diejenige Stelle, an der die Zakah stattgefunden hat. Denn du weißt ja, wenn du ein Tier schlachtest, dann das Blut, das am Hals, wenn du jetzt gerade ein Schaf oder eine Ziege schlachtest, das Blut, das am Hals ausfließt, das ist unter Übereinkunft der Ulama Najis. Insofern, das nehmen wir davon aus. Aber das Blut, das zurückbleibt in den Adern des Tieres nach der Schlachtung, das ist Tahir. Das waren die Landtiere. Die Meerestiere, bei den Meerestieren gilt alles daraus als Tahir. Also sowohl die Lebendigen als auch die Gestorbenen als auch ihre Ausscheidungen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er darüber gefragt worden ist, sagte er, als er über das Meer gefragt worden ist und ob man daraus Wudu nehmen kann, sagt er, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Das heißt also, das Wasser aus dem Meer ist reinigend, ist an sich rein und anderes reinigend, und das Verendete davon, al-maytah, das Verendete davon ist halal. Und hat keinen Unterschied gemacht zwischen dem Verendeten und dem, was es in sich trägt an Sekreten oder was auch immer. Insofern, das ist die erste Fallunterscheidung, was wir gesagt haben, gilt für die toten Tiere. Was für die lebendigen Tiere gilt, der zweite Fall sind also die lebendigen Tiere, dort schauen wir uns erst einmal an, bei den lebendigen Tieren gibt es unterschiedliche Flüssigkeiten, die dieses Tier absondert, Urin zum Beispiel. Und wir haben vorhin den Grundsatz schon erwähnt, dass alles, was man an Tieren essen darf, dann sind auch die Ausscheidungen von diesem Tier Tahir. Und darüber haben wir schon bereits gesprochen, darum bin ich noch einmal zu wiederholen. Was für den Kot gilt, oder den Dung, ist genau das Gleiche, was wir auch für den Urin gesagt haben. Der Beweis ist der gleiche. Der Hadith mit den Schafsstellen beinhaltet sowohl den Hinweis auf den Urin als auch auf den Kot dieser Tiere und dass sie Tahir sind. Allah weiß am besten Bescheid. Der Speichel von essbaren und lebendigen Tieren ist gemäß Ijma' Tahir, und daraufhin weist ein Hadith von Amr ibn Kharijah radiallahu anhu hin, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal Speichel von einem Kamel abbekommen, während er der Prophet sallallahu alaihi wasallam war am Predigen während der Hajj, und der andere, der Belieferer des Hadithes, er war unter dem Kamel und hat etwas abbekommen vom Speichel des Kameles des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und ihr wisst ja, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas mitbekommt und nicht darauf hinweist, dass man jetzt in diesem Fall die Sache wegwaschen muss, dann weist es auf Iqrar hin. Iqrar bedeutet, dass er sein Einverständnis dazu gibt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam würde nicht schweigen, wenn jemand der Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala zuwider handelt. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, ich war wirklich unterhalb der Kamelstute des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ihr Speichel tropfte auf mich, da hörte ich ihn sprechen, wahrlich, Allah hat jedem, dem ein Recht zusteht, sein Recht zugesprochen, hört keine Wasiyya, Vermächtnis mehr für Erben. Das heißt, der Prophet hat gerade eine dort die Rede gehalten und dann hat er, diesen Speichel unterhalb des Kameles des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam abbekommen, und das weist darauf hin, wie gesagt, dass diese Flüssigkeit tahir ist und nicht najis. Was die Milch angeht, so ist die Milch von essbaren lebendigen Tieren gemäß Ijma' tahir. Dazu gehört zum Beispiel die Kamelmilch oder die Ziegenmilch oder die Kuhmilch. Was den Schweiß angeht, so ist der Schweiß von lebendigen essbaren Tieren ebenfalls tahir. Und der Beweis dafür ist der folgende Hadith von Anas radiallahu ta'ala. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam empfing sie, das heißt bestimmte Leute, auf einem nackten Pferd. Es hatte keinen Sattel und an seinem Hals war ein Schwert. Er hatte keinen Sattel, das bedeutet, der Prophet saß direkt auf diesem Pferd. Und logischerweise durch die Bewegung des Tieres schwitzt es. Und trotzdem, obwohl der Prophet, davon kannst du ausgehen, Schweiß abbekommen hat von diesem Tier, hat er trotzdem nicht diesen Schweiß abgewaschen, was darauf hinweist, dass dieses Tier und auch sein Schweiß daraus tahir ist. Und das Pferd gehört zu den essbaren Tieren, das heißt zu den Tieren, die man essen darf, wenn man Zakah gemacht hat. In diesem Fall weist es darauf hin, dass der Schweiß von solchen Tieren tahir ist. Was das Blut angeht, so gilt grundsätzlich das Blut, wie wir gesagt haben, als Najis. Und Ausnahme davon ist, wie gesagt, dasjenige Blut, aus dem der Moschus des Moschushirschen gewonnen wird, denn dieser ist gemäß Übereinkunft der Ulama tahir. Und das Gleiche gilt hinsichtlich der Fische, weil wir sind ja hier beim Thema der lebendigen Tiere, wie gesagt, und stell dir vor, ein Fisch verletzt sich und das Blut dieses Fisches richtigerweise ist auch tahir, weil wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat da keinen Unterschied gemacht. Nachdem wir nun wissen, was tahir ist und was najis ist, oder zumindest wir über viele Einzelheiten darüber gesprochen haben, stellt sich die Frage, warum haben wir diese Sachen gelernt? Damit wir wissen, dass wenn wir ein gültiges Gebet verrichten möchten, wissen, was wir davon abwaschen müssen, wenn es uns berührt hat. Denn wenn jemand ein Gebet verrichtet und an seiner Hose befindet sich Urin, dann ist sein Gebet nicht gültig, denn es gehört zur Voraussetzung der Gültigkeit des Gebetes, dass er rein ist und auch sein Körper rein ist, und auch seine, also dass er, das heißt sein Körper, seine Kleidung und auch die Stelle, an der er betet, alles muss tahir sein. Und wenn er betet, obwohl er weiß, dass an seinem Körper Urin ist, dann ist sein Gebet ungültig. Und das gilt nicht nur für den Urin, sondern für alles andere, was Najis ist. Und insofern haben wir das deswegen gelernt. Aber es kann sein, dass jemand nicht weiß, wo die Najasa sich genau befindet. Stell dir vor, du hast Najasa abbekommen, aber du weißt nicht genau, wo diese Sache gewesen ist. In diesem Fall gehst du schrittweise vor. Wenn du nicht genau weißt, wo die Stelle ist, die du abwäschst, dann schaust du in die nähere Umgebung. Das heißt, wenn du nicht weißt, an welchem Fleck genau, aber du weißt, dass es am linken Ärmel deines Hemdes gewesen ist, dann wäschst du den gesamten linken Ärmel, weil dann bist du sicher, dass diese Najasa weggewaschen worden ist. Und wenn du dir nicht sicher bist und du weißt nicht, ob es am linken Ärmel war oder am rechten Ärmel war, dann musst du den linken als auch den rechten Ärmel waschen. Und wenn du nicht weißt, wo am Hemd die Najasa hingekommen ist, dann wäschst du eben dein gesamtes Hemd. Das heißt, man geht immer schrittweise vor bei solchen Angelegenheiten, um auf Nummer sicher zu gehen. Da wir gesagt haben, dass die Beseitigung von dass zur Voraussetzung der Gültigkeit deines Gebetes gehört, dass deine Kleidung sauber ist, daher ist, als auch dein Körper, als auch die Stelle, auf der du betest, das weist alles darauf hin, dass die Absicht keine Rolle spielt. Denn wir haben gesagt, was rein ist und was unrein ist, ist logisch nachvollziehbar. Das heißt, wenn die Najasa vorhanden ist, dann urteilst du, dass diese Kleidung unrein ist. Wenn sie nicht vorhanden ist, dann urteilst du, dass die Kleidung rein ist. Insofern brauchst du keine Absicht für die Beseitigung von Khabath. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben gesagt, es gibt Hadath und es gibt Khabath, richtig? Die eine Unreinheit ist die Unreinheit im übertragenen Sinne und die andere Unreinheit ist die wirkliche, nachweisbare Unreinheit. Das erste war Hadath, das zweite ist Khabath. Beim Hadath musst du natürlich die Absicht haben, das heißt, wenn du Wudu machst, du brauchst eine Absicht, du kannst nicht einfach Wudu machen, ohne die entsprechende Absicht dafür zu fassen, sondern du musst beim Wudu die Absicht dafür haben. Und das Gleiche gilt, wenn man sein Khabath entfernt. Wenn man Khabath entfernt, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast deine Kleidung dreckig gemacht mit Najasa. Und du hast das nicht gewusst. Und jemand nimmt dein Kleid und wäscht es in der Waschmaschine. Deine Frau nimmt es und wäscht es in der Waschmaschine. Und nachdem das aus der Waschmaschine rausgekommen ist, ist keine Najasa mehr darauf. Und dann sagt dir jemand, du weißt doch, dass du dort Najasa abbekommen hast. Dann erinnert er sich daran. Dann braucht er dieses Kleidungsstück nicht noch einmal waschen, da die Najasa eh schon weggewaschen worden ist. Allah weiß am besten Bescheid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.